Kapitel 12, ein langes Kapitel. Erkundung in der Tiefe. Lange standen die Zwerge in der Dunkelheit vor der Tür und stritten, bis Thorin schließlich sagte: Jetzt ist die Reihe an unserem hochgeschätzten Mr. Beutlin, der sich als ausgezeichneter Kamerad während unserer langen Reise bewährt hat. Er ist ein Hobbit voll Tapferkeit und einem Können, das seine körperliche Größe bei Weitem überragt und, wenn ich das so ausdrücken darf, begünstigt von einem Glück, das alles Übliche und Erlaubte geradezu in den Schatten stellt. Jetzt ist die Zeit für ihn gekommen, den Dienst zu leisten, um dessen Willen er in unsere Gesellschaft aufgenommen wurde. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass er sich seinen Lohn verdient. Da ihr mit Thorins Redestil bei wichtigen Anlässen vertraut seid, will ich auf weitere Beispiele verzichten, obgleich er noch eine gute Weile so fortfuhr. Sicherlich war es ein wichtiger Anlass, aber Bilbo wurde ungeduldig. Mittlerweile kannte er Thorin ganz gut und wusste, auf was diese Rede hinauslief. Wenn ihr damit sagen wollt, dass es meine Sache sei, als Erster in den geheimen Gang einzudringen, O Thorin, Treinsohn, Eichenschild, möge euer Bart immer länger werden, bemerkte er ärgerlich, so sagt es gleich und ohne Umschweife. Ich könnte es verweigern. Ich habe euch schon zweimal aus der Klemme geholfen und das war kaum in unserem ursprünglichen Vertrag mit einbegriffen, so dass ich wohl annehmen darf, bereits einigen Lohn verdient zu haben. Aber da, wie mein Vater so sagen pflegte, aller guten Dinge drei sind, will ich es diesmal noch nicht verweigern. Vielleicht traue ich meinem Glück mehr zu, als ich es in den vergangenen Tagen zu tun pflegte. Er meinte den vergangenen Frühling, ehe er sein Haus verließ. Doch das schien ihm Jahrhunderte zurückzuliegen. Aber ganz gleich, ich werde gehen und mir die Sache noch sofort einmal anschauen und sie auch gleich erledigen. Nun, wer kommt mit? Er erwartete keine Schar von Freiwilligen und war also nicht enttäuscht. Fili und Kili sahen zwar aus, als hätten sie Gewissensbisse, sie standen bloß auf einem Bein, aber die anderen machten überhaupt keine Anstalten, sich zu melden, ausgenommen der alte Balin, der den Hobbit ins Herz geschlossen hatte. Er sagte schließlich, er wolle mit hineingehen und Bilbo ein Stück begleiten, so dass er immerhin, falls notwendig, nach Hilfe rufen könnte. Was die Zwerge angeht, so muss man zu ihren Gunsten sagen, dass sie Bilbo für seine Dienste wirklich gut bezahlen wollten. Sie hatten ihn mitgenommen, damit er für sie eine unangenehme Arbeit erledigte, und sie hatten nichts dagegen, wenn der arme kleine Kerl es dann auch tat. Ihrerseits würden sie ihr Bestes tun, um ihn aus Schwierigkeiten zu holen, wie sie es im Falle der Trolle am Beginn ihrer Abenteuer bewiesen hatten, und das, ehe sie den geringsten Anlass hatten, Bilbo gegenüber dankbar zu sein. Es ist nämlich so, Zwerge sind keine Helden, sondern geschäftskluge Leute mit einer sehr hohen Meinung vom Werte des Geldes. Einige sind ein hinterhältiges und verräterisches Volk, andere sind nicht von diesem Schlag, wie Thorin und Kumpanei. Sie benehmen sich rechtschaffen, falls man nicht zu viel von ihnen erwartet. Hinter Bilbo kamen am fahlen Himmel die Sterne heraus, aber tiefe Schwärze verschluckte alles, als er durch das verzauberte Tor kroch und sich in den Berg hineinstahl. Der Weg war viel leichter zu gehen, als er angenommen hatte. Dies war kein Orkgang und keine rohgehauene Waldelbenhöhle. Es war ein Gang, den Zwerge geschaffen hatten, die auf der Höhe ihrer Wohlhabenheit und ihrer Geschicklichkeit standen. Gerade wie ein Lineal, glatt der Boden und glatt die Wände. So führte er, gleichmäßig abfallend, unmittelbar hinunter zu einem fernen Ziel in der Finsternis. Nach einer Weile wünschte Balin dem Hobbit viel Glück und hielt an jedem Punkt, von dem noch schwach der Türumriss zu erkennen und durch einen merkwürdigen Zufall des Echos das Gewisper der Stimmen vor dem Eingang zu hören war. Dann steckte der Hobbit seinen Ring an. Vom Echo wurde er gewarnt, dass er noch größere Sorgfalt walten lassen musste, als es sowieso schon Hobbit-Gewohnheit ist. Völlig lautlos schlich er weiter, tiefer, immer tiefer hinab in die Finsternis. Er zitterte vor Furcht, aber sein kleines Gesicht war starr und grimmig. Es war ein ganz anderer Hobbit als jener, der ohne Taschentuch Beutelsend unter dem Berg verlassen hatte. Sehr lange war es her, dass er kein Taschentuch mehr besaß. Leise löste er seinen Dolch in der Scheide, schnallte den Gürtel fester und zog weiter. »Jetzt bist du ganz und gar hineingerasselt, Bilbo Beutlin«, sagte er zu sich selbst. »Du hast dich damals in der Nacht, als die Gesellschaft bei dir zusammenkam, auf dieses Abenteuer eingelassen«, und nun sieh zu, wie du wieder herauskommst, du liebe Zeit. Für so viel Dummheit muss man bestraft werden. So sagte diejenige Seite in ihm, die mit den Tooks am wenigsten zu schaffen hatte. Ich habe nicht die geringste Erfahrung in drachengehüteten Schätzen. Der ganze Krempel könnte auf ewig hier liegen bleiben. Wenn ich bloß jetzt aufwachen und feststellen könnte, dass dieser hundsgemeine Stollen hier meine Eingangshalle daheim wäre. Aber er wachte nicht auf. Er ging weiter und immer weiter, bis auch der geringste Schimmer der Tür hinter ihm verschwunden war. Bilbo war ganz allein. Auf einmal war es ihm, als würde es wärmer. Glüht da unten nicht etwas, geradewegs vor mir, dachte er. Wirklich, da glühte etwas. Und als er weiterging, wurde es immer deutlicher. Es war kein Zweifel möglich. Ein roter Lichtschein wurde ständig heller. Außerdem war es ohne Frage richtig heiß im Tunnel geworden. Qualmsträhnen zogen an ihm vorbei und Bilbo fing an zu schwitzen. Auch drang ein Geräusch in seine Ohren, eine Art Blubbern, wie vor einem riesigen Topf, der auf einem Feuer rüttelt. Und dazwischen rumorte es wie das Schnurren eines gigantischen Katers. Es wuchs sich zum unmissverständlichen Gurgeln eines Riesentieres aus, das in tiefem Schlaf schnarchte. Da blieb Bilbo stehen. Und als er endlich weiterging, war es die größte Heldentat, die er je vollbracht hatte. Die schrecklichen Begebenheiten späterhin waren, damit verglichen, ein Nichts. Den wirklichen Kampf focht er ganz auf sich gestellt im Tunnel aus, noch ehe er die überwältigende Gefahr sah, die auf ihn wartete. Nach kurzem Halt also ging er weiter und ihr könnt euch Bilbo vorstellen, wie er am Ende des Tunnels ankam, an einer Öffnung von etwa derselben Größe und Beschaffenheit wie die Geheimtür oben. Des Hobbits kleiner Kopf späht hindurch. Vor ihm liegt in den Wurzeln des Gebirges der unterste Keller, das Verlies der alten Zwerge. Der Raum ist fast dunkel, so dass man seine Größe nur erraten kann. Aber vom Felsboden der Halle steigt ein gewaltiges Glühen auf. Das Glühen von Smaug. Da lag er, der rot-goldene Drache, und war fest eingeschlafen. Ein Rasseln fuhr aus Schlund und Nüstern, Strähnen von Rauch, aber sein Feuer gloste nur schwach im Schlummer. Unter ihm, unter seinen Gliedern und dem mächtigen, aufgeringelten Schwanz neben ihm und weiter überall auf dem unsichtbaren Boden lagen zahllose Haufen kostbarer Dinge. Verarbeitetes und nicht verarbeitetes Gold, Gemmen und Juwelen und Silber, das im Lichtschein rotfleckig schimmerte. Smaug lag mit zusammengefalteten Flügeln wie eine unendlich große Fledermaus ein wenig auf der Seite, so dass der Hobbit seine Brust erblicken konnte und seinen langen, fahlen Wanst, in dem vom langen Liegen auf dem kostbaren Bett Gemmen und Stücke aus Gold fest verkrustet waren. Hinter Smaug, wo die Wand am nächsten war, konnte man Kettenhemden, Helme und Streitäxte schimmern und Schwerter und Speere hängen sehen. Und dort standen auch in Reihen große Krüge und andere Gefäße gefüllt mit einem Reichtum, der nicht abzuschätzen war. Bilbo verschlug es einfach den Atem. Das ist das Mindeste, was man sagen konnte. Nachdem die Menschen ihre Sprache verändert hatten, die sie in jenen Tagen voller Wunder von den Elben gelernt, gibt es keine Worte mehr, die seine Verblüffung beschreiben könnten. Bilbo hatte schon früher von Drachenhorten erzählen und singen hören, aber der Glanz, die Wonne, der Bann eines solchen Schatzes hatten ihn bisher nie sehr beschäftigt. Sein Herz war wie verzaubert und von zwergischem Verlangen erfüllt. Reglos starrte er, den furchtbaren Wärter fast vergessend, auf das Gold, das sich weder zählen noch schätzen ließ. Er starrte und es war, als ob Jahre vergangen wären, bis er sich von diesem Anblick losriss. Aus dem Schatten der Tür stahl Bilbo sich über den Fußboden zum Rand des nächstliegenden Schatzhügels. Über ihm lag der Drache, eine schauerliche Gefahr, selbst noch im Schlaf. Bilbo ergriff einen großen, zweihänkligen Pokal, der so schwer war, dass er ihn gerade noch tragen konnte, und schielte ängstlich hinauf zum Drachen. Smaug zuckte mit einer Schwinge, öffnete eine Klaue, sein dröhnendes Schnarchen änderte den Ton. Da floh Bilbo, aber der Drache erwachte nicht. Nicht jetzt. Er wechselte bloß in eine andere Art Träume hinüber. Träume von Gier und Gewalt, während er in der geraubten Halle lag und der kleine Hobbit sich den ganzen langen Tunnel zurück abmühte. Sein Herz schlug wild und seine Beine zitterten noch fieberhafter als beim Herweg. Aber doch hielt er seinen Pokal fest und in seinem Kopf herrschte nur der eine Gedanke: Ich habe es geschafft. Da werden sie Augen machen. Ein Krämer, aber kein Meisterdieb, sagten sie nicht so? In der Tat, Jetzt werde ich solche Sprüche nicht mehr hören. Und er hörte sie auch nicht mehr. Balin war überglücklich, den Hobbit wiederzusehen. Er war ebenso erfreut wie überrascht. Er hob Bilbo hoch und trug ihn an die frische Luft. Es war Mitternacht. Wolken hatten die Sterne verdeckt, aber Bilbo lag da mit geschlossenen Augen, schwer atmend und glücklich, dass er die frische Luft wieder in seinen Lungen spüren konnte. Die Ausgelassenheit der Zwerge bemerkte er kaum, hörte nicht, wie sie ihn lobten, spürte nicht, wie sie ihm auf den Rücken klopfen und sich und alle ihre Angehörigen auf Generationen hinaus in seinen Dienst stellten. Noch immer reichten die Zwerge den Pokal einander zu und sprachen mit Begeisterung von ihrem wiedergewonnenen Schatz, als plötzlich ein schreckliches Gerumpel tief im Berg begann. Es war, als ob ein alter Vulkan sich besonnen hätte und einen neuen Ausbruch vorbereitete. Beinahe wäre das Tor hinter ihnen zugeschlagen, ein Stein auf der Schwelle verhinderte es. Aber den langen Tunnel herauf kam aus den fernsten Tiefen der fürchterliche Widerhall von Gebrüll und Getrampel, das den Boden unter ihnen erzittern ließ. Da vergaßen die Zwerge augenblicks ihre Freude und ihre selbstzufriedene Prahlerei. Voll Angst hockten sie sich hin. Mit Smaug mussten sie eben doch noch rechnen. Es ist nicht gut, wenn man einen lebenden Drachen übersieht, noch dazu, wenn man gleich neben ihm lebt. Drachen können zwar keinen sinnvollen Gebrauch von ihrem Reichtum machen, aber in der Regel kennen sie ihren Besitz bis aufs Gramm, besonders wenn sie sehr lange darauf gelegen haben. Und Smaug war keine Ausnahme. Aus einem ungemütlichen Traum, in dem ein kleiner, unbedeutender Krieger, der jedoch ein bitteres Schwert und ungewöhnlichen Mut zeigte, eine unerfreuliche Rolle spielte, war er in Halbschlaf hinübergewechselt und aus dem Halbschlaf nun erwacht. Es roch nach etwas Fremdem in der Halle. Ob es ein Luftzug war von dem kleinen Loch dort oben her? Er war nie ganz glücklich damit gewesen, obgleich es so unbedeutend aussah. Voll Misstrauen schielte er hinauf und ärgerte sich, dass er es nie zugestopft hatte. Kürzlich war es ihm beinahe vorgekommen, als hätte er den schwachen Widerhall eines Klopfens vernommen, das von weit oben bis zu seinem Lager herabgedrungen war. Smaug rührte sich und steckte seinen Hals hervor, um zu schnuppern. Da vermisste er den Pokal. Diebe, Feuer, Mord! Seit er in den Berg gekommen war, hatte Smaug so etwas noch nicht erlebt. Seine Wut überschritt jede Beschreibung. Einer solchen Wut begegnet man nur, wenn reiche Leute, die mehr besitzen, als sie brauchen, etwas verlieren, das ihnen schon lange gehört hat, das sie aber niemals benutzt oder sich überhaupt nur gewünscht haben. Er spie Feuer, die Halle rauchte, er rüttelte an den Festen des Berges. Vergebens warf er seinen Schädel gegen das kleine Loch. Dann rollte er seine ganze Länge zusammen, brüllte wie unterirdischer Donner und raste von seinem tiefen Lager durch das große Tor hinaus in die gewaltigen Gänge des Bergpalasts und hinauf zum Hauptausgang. Den ganzen Berg abzujagen, bis er den Dieb gefasst, zertreten und zertrampelt hatte, war sein einziger Gedanke. Er stürzte aus dem Tor. Das Wasser stieg als wütender, pfeifender Dampf auf. Und dann rauschte der glühende Smaug hoch in die Luft und ließ sich in einem Feuerball von grünen und scharlachroten Flammen auf dem Berggipfel nieder. Die Zwerge hörten das schreckliche Rauschen seiner Schwingen. Sie pressten sich gegen die Wände ihrer kleinen Grasterrasse und krochen unter Steine. So hofften sie, den furchtbaren Augen des jagenden Drachen zu entgehen. Hier wären sie alle umgekommen, wenn sie ihren Bilbo nicht gehabt hätten. »Rasch, rasch«, schnaufte er, »die Tür, der Tunnel, hier dürfen wir auf keinen Fall bleiben.« Durch diese Worte zur Besinnung gebracht, waren sie kaum dabei, in den Gang zu entwischen, als Bifo einen Schrei ausstieß. »Meine Vettern, Bombur und Bofo, wir haben sie vergessen, sie sind noch unten im Tal. Sie werden erschlagen werden und unsere Ponys auch und all unsere Vorräte sind verloren«, stöhnten die anderen. »Und wir können nichts daran ändern.« »Unsinn«, sagte Thorin, der seine Würde wiedergewann. »Wir können sie nicht im Stich lassen. Geht hinein, Mr. Beutlin und Balin, ihr auch, und ihr beiden, Fili und Kili. Der Drache soll uns nicht alle haben. Jetzt, ihr anderen, wo sind die Taue, rasch?« Dies waren wahrscheinlich die schlimmsten Augenblicke, die sie bis jetzt durchzustehen hatten. Das schreckliche Fauchen des zornigen Smaug hallte droben von den Felswänden wieder. In jedem Augenblick konnte er wie ein glühender Strom herunterschießen oder durch die Luft wirbeln und entdecken, was sie am gefährlichen Steilabfall wie die Irren an den Tauen zogen. Bofur kam glücklich herauf und es blieb alles ruhig. Dann kam Bombur schnaufend und japsend hinterher. Die Taue krachten, aber noch immer blieb alles ruhig. Hierauf folgten Handwerkszeug und Verpflegungsbündel. Und dann brach die Gefahr über sie herein. Ein schwirrendes Geräusch kam aus der Luft. Rote Lichter tanzten auf den Spitzen der Felsgrate. Der Drachen brauste heran. Kaum hatten sie Zeit, in den Gang zu flüchten und ihre Bündel hineinzuschleppen, als Smaug aus dem Norden heranschoss. Seine Flammen fegten über die Berghänge, seine mächtigen Schwingen brausten wie brüllender Sturm. Sein heißer Atem verbrannte das Gras vor dem Tor, drang durch den Spalt, den sie offen gelassen hatten, und versenkte die im Verborgenen Liegenden. Draußen flackerte Feuer und schwarze Felsschatten tanzten einen wirren Tanz. Dann brach wieder Finsternis herein, als der Drache sich davonmachte. Die Ponys schrien vor Entsetzen, zerrissen die Seile und galoppierten davon. Da schoss der Drache hinab, verfolgte sie und war verschwunden. »Das ist das Ende unserer armen Tiere«, sagte Thorin. »Nichts, was Smaug einmal gesehen hat, entkommt ihm. Hier sind wir und hier werden wir bleiben müssen, es sei denn, jemand kommt auf den Gedanken und wandert unter Smaugs Augen die langen Meilen offenen Landes zum Fluss zurück.« Das war kein angenehmer Gedanke. Sie krochen ein bisschen tiefer in den Gang hinein. Da lagen sie nun und klapperten mit den Zähnen, obgleich es warm und stickig war, bis die Dämmerung durch den Türspalt schimmerte. Dann und wann in der Nacht konnten sie das Gebrüll des fliegenden Drachens hören, der immer noch um die Bergflanken jagte. Manchmal wuchs es an, dann erstarb es wieder. Die Ponys und die Lagerspuren, die er entdeckt hatte, brachten ihn darauf, dass Menschen stromauf vom See gekommen waren und den Berg von jenem Tal aus erstiegen hatten, wo er die Ponys angepflockt fand. Aber die Tür entzog sich seinen spähenden Augen und der kleine, hochwandige Kessel hielt die schlimmsten Flammen ab. Lange hatte er vergebens gejagt, bis der Tau seinen Zorn kühlte und er sich zu seinem goldenen Lager zurückmachte, um zu schlafen und neue Kräfte zu sammeln. Den Diebstahl aber würde er nie vergessen, nie vergeben und selbst wenn ein Jahrtausend ihn in einem schwelenden Fels verwandeln sollte. Smaug konnte warten. Still und schweigsam kroch er in seine Höhle und schloss die Augen nur halb. Als der Morgen kam, löste sich der Schrecken der Zwerge ein wenig. Sie sahen ein, dass Gefahren dieser Art schlechterdings unvermeidlich waren, wenn man es mit einem solchen Wächter zu tun hatte, und dass es nicht gut wäre, gerade jetzt die Unternehmung abzublasen. Auch konnten sie gar nicht aus der Falle heraus, wie Thorin schon angedeutet hatte. Ihre Ponys waren davongelaufen oder getötet, und sie hätten schon eine ganze Weile warten müssen, bis Smaugs Wachsamkeit wieder so weit eingeschläfert war, dass sie den langen Weg zu Fuß wagen durften. Glücklicherweise hatten sie von den Vorräten so viel gerettet, dass es für eine Weile reichte. Sie überlegten lange, was jetzt getan werden sollte. Jedoch, es fiel ihnen nichts, aber auch gar nichts ein, wie sie Smaug loswerden konnten. Nun, das war ja schon immer der schwache Punkt in ihren Plänen gewesen. Bilbo fühlte sich veranlasst, dies zu bemerken. Aber wie es in der Natur von Leuten liegt, die ganz und gar verwirrt sind, so fingen sie jetzt an, gegen den Hobbit zu murren. Ja, sie beschimpften ihn für das, was ihnen erst so sehr gefallen hatte. Bilbo, der den Pokal gestohlen hatte, war jetzt schuld, dass Smaugs Zorn so früh entflammt war. »Was soll ein Meisterdieb denn anderes tun?«, fragte Bilbo ärgerlich. »Ich wurde nicht angestellt, um Drachen zu töten. Das ist Kriegshandwerk. Schätze sollte ich stehlen. Ich machte den besten Anfang, den ich machen konnte. Oder habt ihr erwartet, dass ich den ganzen Hort von Tror auf einmal auf dem Rücken herschleppe? Wenn hier jemand zu murren hat, so bin ich es. Ihr hättet 500 Meisterdiebe mitbringen sollen und nicht bloß einen. Es wirft bestimmt ein gutes Licht auf euren Großvater, aber ihr könnt nicht behaupten, dass ihr mir jemals das Riesenausmaß seines Reichtums klargemacht habt. Ich müsste hunderte von Jahren schleppen, um alles heraufzuholen, falls ich 50 Mal so groß und Smaug so zahm wie ein Kaninchen wäre.« Hierauf baten die Zwerge natürlich um Verzeihung. »Was aber schlagt ihr vor, Mr. Beutlin?«, fragte Thorin höflich. »Ich habe im Augenblick keine Idee, falls es euch um den Abtransport des Schatzes zu tun ist. Das hängt offensichtlich ganz davon ab, ob das Glück sich noch einmal wendet und wir Smaug loswerden können. Mit Drachen fertig zu werden, liegt ganz und gar nicht in meiner Linie, aber ich will mein Bestes tun und darüber nachdenken. Persönlich, das muss ich sagen, habe ich keine Hoffnung. Und ich wünschte bloß, ich wäre glücklich wieder zu Hause.« »Das spielt im Augenblick keine Rolle. Was soll jetzt geschehen, heute?« »Schön, wenn ihr wirklich meinen Rat haben wollt, so meine ich, dass wir nichts anderes tun können, als da zu bleiben, wo wir sind. Am Tage können wir bestimmt ohne große Gefahr hinauskriechen und Luft schöpfen. Vielleicht brauchen wir nicht allzu lange zu warten und können ein oder zwei zurück zum Lager am Fluss schicken, damit unsere Vorräte ergänzt werden. Aber in der Zwischenzeit sollte nachts jeder schön brav im Tunnel sein. Und jetzt will ich euch ein Angebot machen. Ich nehme meinen Ring und schleiche heute Mittag hinunter. Denn wenn überhaupt, dann macht Smaug heute Mittag ein Nickerchen. Und dann werde ich ja sehen, was mit ihm los ist. Vielleicht kommt etwas dabei heraus. Jeder Wurm hat seine schwache Stelle, pflegte mein Vater zu sagen. Obgleich ich glaube, dass sich dieser Spruch nicht auf persönliche Erfahrung gründete. Natürlich nahmen die Zwerge das Angebot sehr gern an. Lange schon war der kleine Bilbo in ihrer Hochachtung gestiegen. Ja, jetzt war er der wahre Führer ihrer Unternehmung. Er hatte eigene Pläne und eigene Gedanken. Als es Mittag wurde, war Bilbo bereit zu einer neuen Expedition hinab in den Berg. Gewiss, gern tat er es nicht, aber da er mehr oder weniger wusste, was auf ihn wartete, war es nicht mehr ganz so schlimm. Hätte er mehr von Drachen und ihrer Verschlagenheit gewusst, so wäre er furchtsamer gewesen und hätte kaum gehofft, dass Herr Smaug beim Mittagsschlaf antreffen könnte. Die Sonne schien, als er losging, aber im Gang herrschte finstere Nacht. Das Licht der fast geschlossenen Tür verblasste rasch, als Bilbo hinunterstieg. So lautlos waren seine Bewegungen, dass ein sanfter Windhauch kaum weniger Geräusch verursachen konnte. Und deshalb war er ganz schön stolz auf sich, als er sich der unteren Tür näherte. Nur das allerschwächste Glimmen war zu sehen. Der alte Smaug ist abgekämpft und eingeschlafen, dachte er. Er kann mich nicht sehen, nur gehört dürfte er mich auch nicht haben. Nur Mut, Bilbo. Aber entweder hatte er vergessen oder er hatte nie davon gehört, dass Drachen eine vorzügliche Witterung besitzen. Auch ist es seltsam, aber sie können im Schlaf ein halbes Auge zur Wache offen halten, falls sie Verdacht hegen. Smaug sah jedenfalls fest eingeschlafen aus, nahezu tot und dunkel. Kaum einen Schnaufer, der mehr war als ein Hauch unsichtbaren Dampfes, gab er von sich, als Bilbo abermals durch den Eingang spähte. Der Hobbit wollte gerade in die Halle treten, als er plötzlich einen dünnen, durchdringend roten Strahl unter dem hängenden Lid von Smaugs linkem Auge gewahrte. Smaug tat nur so, als ob er schliefe. Er bewachte den Tunneleingang. Hastig flüchtete Bilbo zurück und pries seinen Ring. Dann sprach Smaug: »Dieb, ich rieche dich, ich spüre deinen Luftzug, ich höre deinen Atem. Komm, bedien dich, hier ist genug.« Aber so unerfahren war Bilbo nicht in der Drachenkunde, dass er diese Einladung für bare Münze hielt. Und wenn Smaug hoffte, ihn auf diese Weise zum Näherkommen zu bewegen, so wurde er enttäuscht. »Nein, vielen Dank, o Smaug, du Fürchterlicher«, erwiderte er, »ich wollte keine Geschenke von dir haben. Ich wollte dich nur anschauen und sehen, ob du wirklich so groß bist, wie die Geschichten erzählen. Ich glaubte nämlich nicht daran.« »Glaubst du es jetzt?«, fragte der Drache und war ein wenig geschmeichelt, obwohl er kein einziges Wort Bilbos für wahr hielt. »In der Tat, Lieder und Sagen kommen überhaupt nicht an die Wirklichkeit heran, o Smaug, du größtes und schrecklichstes aller Unglücke«, erwiderte Bilbo. »Für einen Dieb und Lügner hast du hübsche Umgangsformen«, sagte der Drache. »Mein Name scheint dir wohl vertraut zu sein. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich zuvor schon einmal gerochen hätte. Wer bist du und woher kommst du, wenn ich fragen darf?« »Du darfst gerne fragen. Ich komme unten vom Berg und unter den Bergen her. Und über die Berge ging es auch und durch die Luft. Ich bin derjenige, der unsichtbar kommt.« »Das glaube ich gern«, sagte Smaug. »Aber das ist gewiss nicht dein gewöhnlicher Name.« »Ich bin der Spurfinder, der Netzschlitzer, die stechende Fliege. Ich wurde wegen der Glückszahl genommen.« »Wunderschöne Titel«, hohnlächelte der Drache. »Aber Glückszahlen treffen nicht immer.« »Ich bin derjenige, der seine Freunde lebendig einsagt, sie ertränkt und dann doch wieder lebendig aus dem Wasser zieht. Ich kam aus dem Ende eines Beutels, aber über mich kam kein Beutel.« »Das klingt nicht sehr glaubwürdig«, schnaufte Smaug. »Ich bin der Freund von Bären und der Gast von Adlern. Ich bin ein Ringfinder und Glücksträger. Und ein Fassreiter bin ich auch«, fuhr Bilbo fort, denn er hatte Spaß an der Rätselei gefunden. »Das ist schon besser«, sagte Smaug. »Aber lass deine Fantasie nicht mit dir durchgehen.« Dies ist sicher die richtige Art, mit Drachen zu reden, wenn man seinen eigentlichen Namen nicht verraten will, was sehr klug ist, und durch glattes Verweigern sie nicht schrecklich erzürnen möchte, was sehr unklug wäre. Kein Drache kann dem Zauber einer Rätselsprache widerstehen. Es macht ihm auch nichts aus, wenn er mit den Versuchen, sie zu lösen, Zeit vergeudet. Es gab eine Menge Nüsse für Smaug zu knacken und Smaug verstand kein Wort, obgleich ihr wahrscheinlich mehr versteht, denn ihr kennt ja die Abenteuer, auf die Bilbo mit diesen Rätseln anspielte. Aber Smaug glaubte, er verstünde genug und er lachte tief in sein verschlagenes Innere hinein. »Ich dachte es mir schon heute Nacht«, sagte er höhnisch zu sich selbst. »Seemenschen, irgendein Plan dieser elenden, mit Fässern handelnden Seemenschen, oder ich will eine Eidechse sein. Ich bin seit langer, langer Zeit nicht mehr da unten gewesen, aber das werde ich bald ändern.« »Sehr gut, o Fassreiter«, sagte er laut, »vielleicht war Fass der Name deines Ponys, vielleicht auch nicht, obgleich es fett genug war. Du kannst meinetwegen unsichtbar sein, aber gegangen bist du nicht den ganzen Weg. Lass dir erzählen, dass ich heute Nacht 6 Ponys gefressen habe, und die anderen werde ich auch bald fangen und fressen. Als Anerkennung für dieses vorzügliche Frühstück will ich dir zu deinem Besten einen guten Rat geben. Lass dich, soweit du es vermeiden kannst, nicht mit Zwergen ein.« »Zwerge?« fragte Bilbo und spielte den Überraschten. »Mach mir nichts vor«, antwortete Smaug. »Ich kenne den Geruch und den Geschmack von Zwergen. Nichts kenne ich besser als gerade den. Erzähl mir nicht, dass ich ein von Zwergen gerittenes Pony verspeise und es nicht merke. Du wirst ein übles Ende nehmen, wenn du dich mit solchen Freunden abgibst, Diebfassreiter. Mir macht es nichts aus. Du kannst umkehren und es ihnen gern erzählen.« Aber er sagte Bilbo nicht, dass ihm da ein weiterer Geruch in der Nase stak, den er ganz und gar nicht herausfinden konnte, den Geruch des Hobbits nämlich. Mit dem hatte er keine Erfahrung, und das verwirrte ihn mächtig. »Vermutlich bekamst du einen anständigen Lohn für den Pokal letzte Nacht«, fuhr er fort. »Sag schon, stimmt es?« »Überhaupt nichts. Das sieht ihnen ähnlich. Und wetten, dass sie draußen herumliegen, während du die gefährliche Arbeit verrichten darfst?« »Du darfst für sie holen, was du ergattern kannst, wenn ich nicht aufpasse. Und das für die da draußen? Und du sollst einen anständigen Anteil erhalten? Glaub es nicht, wenn du lebend davonkommst, kannst du froh sein.« Bilbo wurde es allmählich ungemütlich. Jedes Mal, wenn Smaugs umherschweifendes Auge, das im Schatten nach ihm suchte, über ihn hinwegblitzte, zitterte er. Ein unerklärliches Verlangen ergriff ihn, herauszukommen, sich zu zeigen und Smaug die Wahrheit zu sagen. Er war in der Tat in ernster Gefahr, dem Drachenzauber zu erliegen. Aber er nahm seinen Mut abermals zusammen und sagte: »Du weißt nicht alles, o Smaug, du Mächtiger. Nicht allein das Gold brachte uns hierher.« »Ha, ho! Du gibst das uns zu«, lachte Smaug. »Warum sagst du nicht gleich uns 14 und gibst zu, was ich sage, Mr. Glückszahl? Ich freue mich zu hören, dass ihr außer dem Gold noch andere Geschäfte hier zu erledigen habt. In diesem Fall wäre es vielleicht nützlich, hier nicht allzu viel Zeit zu verschwenden. Ich weiß nicht, ob es dir klar geworden ist. Selbst wenn du das Gold Stück um Stück stehlen könntest, was vielleicht 100 Jahre dauern würde, dann kannst du es gewiss nicht weit schleppen. Was willst du im Gebirge damit? Was willst du im Wald damit? Donner und Blitz, hast du niemals an die Beute gedacht? Den 14. Teil, vermute ich. So oder so ähnlich, das war doch die Abmachung, nicht wahr? Aber wie steht es mit der Ablieferung? Wie mit dem Transport? Wie mit bewaffneten Wachen und Zoll?« Laut lachte Smaug. Er hatte ein hinterhältiges, verschlagenes Herz. Auch wusste er, dass seine Vermutungen nicht weit von der Wirklichkeit entfernt waren. Aber er glaubte, dass die Menschen vom See mit im Spiel waren und dass der größte Teil des Raubes in jener Stadt am Ufer bleiben sollte, die in seinen jungen Tagen einmal Eskaroth geheißen hatte. Ihr werdet es vielleicht nicht glauben wollen, aber der arme Bilbo war überrumpelt. Bisher hatte er all seine Gedanken und Kräfte darauf gerichtet, zum Berg zu kommen und den Eingang zu finden. Nie hatte er sich den Kopf darüber zerbrochen, wie man den Schatz fortbringen könnte und gewiss nicht, wie sein eigener Anteil bis nach Beutels End unterm Berg geschafft werden sollte. Ein scheußlicher Verdacht wuchs ihm auf. Hatten auch die Zwerge diesen wichtigen Punkt vergessen oder lachten sie sich schon die ganze Zeit über ins Fäustchen? Das ist die Wirkung, die Drachenzauber auf den Unerfahrenen hat. Bilbo hätte auf der Hut sein sollen, aber Smaug war eine überwältigende Persönlichkeit. »Ich will dir etwas verraten«, sagte Bilbo und musste sich anstrengen, seinen Freunden treu zu bleiben und den Mut zu behalten. Das Gold war bloß ein Hintergedanke. Wir kamen über den Berg hinweg und unter dem Berg hindurch, auf Wellen und mit dem Wind, aus Rache. Sicher, Smaug, du unendlicher Reicher, du musst begreifen, dass dein Erfolg dir erbitterte Feinde gemacht hat. Jetzt musste Smaug schrecklich lachen, ein verheerendes Lachen, das Bilbo einfach auf den Boden warf, während hoch droben im Gang die Zwerge zusammenkrochen und sich nichts anderes vorstellen konnten, als dass es mit dem Hobbit ein plötzliches und scheußliches Ende genommen hätte. »Rache«, schnaufte er, und das Aufglühen seiner Augen erhellten die Hallen von Boden bis zur Decke mit Scharlachblitzen. »Rache, der König unter dem Berg ist tot, und wo sind seine Nachkommen, die ihn zu rächen wagen? Girion, Fürst auf Dahl, ist tot, und wie ein Wolf unter den Schafen habe ich sein Volk gefressen. Wo sind seine Enkelsöhne, die es wagen, mir zu nahen? Ich töte, wen und wo und wann ich will, und keiner kann mir widerstehen. Ich brachte die alten Krieger um, und solche Krieger gibt es heute in der Welt nicht mehr. Und damals war ich noch jung und zart. Jetzt aber bin ich alt und stark, stark, stark, Dieb, dort im Schatten.« Er glotzte zu Bilbo hinüber. »Meine Rüstung ist ein zehnfacher Schild, meine Zähne sind Schwerter, meine Klauen Speere, das Aufschlagen meines Schwanzes ist ein Donnerkeil, meine Schwingen sind Wirbelstürme und mein Atem bringt den Tod.« »Ich habe immer geglaubt«, sagte Bilbo mit furchtsamem Räuspern, »dass Drachen unterwärts etwas empfindlicher sind, besonders in der Gegend der, Brust, sagen wir mal. Aber zweifellos, ein so gerüsteter, gewaltiger Drache hat daran gedacht.« Smaug hielt kurz in seiner Prahlerei inne. »Eure Kenntnisse sind veraltet«, schnappte er. »Unten wie oben bin ich mit Eisenschuppen und steinharten Gemmen ausgerüstet. Keine Klinge dringt jemals hindurch.« »Ich hätte es mir denken können«, sagte Bilbo. »Wirklich, nirgendwo ist einer, der dir das Wasser reichen könnte. O Fürst Smaug, du Undurchdringlicher! Welch eine Herrlichkeit, eine Weste aus feinsten Diamanten zu besitzen!« »Ja, in der Tat, das ist selten und wundervoll«, erwiderte Smaug, der sich ungewöhnlich geschmeichelt fühlte. Er wusste nicht, dass der Hobbit bei seinem ersten Besuch schon einen Blick auf seine eigentümliche Unterbekleidung geworfen hatte und dass es ihm aus ganz besonderen Gründen gelüstete, noch einmal genauer nachzuschauen. Der Drache rollte sich herum. »Schau«, sagte er, »was meinst du dazu?« »Das ist ja toll, wunderbar, vollkommen und fehlerlos, geradezu verblüffend«, rief Bilbo laut. Aber im Innern dachte er, »alter Narr, da ist doch ein leerer Fleck an seiner linken Brust, so nackt wie eine Schnecke ohne Haus.« Nachdem er das gesehen hatte, wollte Mr. Beutlin auf schnellstem Wege verschwinden. »Sehr schön«, sagte er, »aber jetzt will ich deine Herrlichkeit nicht länger stören und dich deines vielbenötigten Schlafs nicht länger berauben. Ich glaube, dass Ponys schwer zu fangen sind, wenn sie einen so großen Vorsprung haben, und mit Meisterdieben ist das ebenso«, fügte er als Abschiedsgruß hinzu, während er davonjagte und den Gang hinauffloh. Es war eine unglückselige Bemerkung, denn der Drache spie enorme Flammen hinter ihm her. Und so schnell Bilbo auch geflüchtet sein mochte, war er doch längst nicht weit genug gerannt, als Smaug seinen grässlichen Kopf gegen den Tunneleingang schlug. Glücklicherweise passte der mächtige Kopf keineswegs ganz hinein. Aber die Nüstern spielen Feuer und Qualmwolken hinter Bilbo her, so dass er beinahe das Bewusstsein verlor. Blind vor Schmerz und Angst stolperte er weiter. Er hatte sich schon so sehr geschmeichelt gefühlt, weil er sich so klug mit Smaug unterhalten konnte, aber der Fehlgriff am Schluss brachte ihn zu Verstand. »Lach nie über Drachen, solange sie lebendig sind, Bilbo, du Narre«, sagte er zu sich selbst. Und das wurde später einer seiner Lieblingssprüche. Heute ist es sogar ein Sprichwort. »Du hast noch längst nicht dieses Abenteuer hinter dir«, fügte er hinzu. Und damit sollte er recht haben. Fast war es Abend geworden, als Bilbo wieder herauskam, stolperte und auf der Türschwelle in Ohnmacht fiel. Die Zwerge brachten ihn wieder zum Bewusstsein und kümmerten sich um seine Brandblasen, so gut sie es konnten. Aber es dauerte noch lange, bis die Haare auf seinem Hinterkopf und auf seinen Fersen wieder richtig nachgewachsen waren. Sie waren versenkt und bis auf die Haut hinunter gekräuselt. Seine Freunde taten ihr Bestes, um ihn wieder aufzumuntern. Sie waren begierig auf seinen Bericht und ganz besonders interessierte sie, warum der Drache einen solch schrecklichen Spektakel gemacht hatte und auf welche Weise Bilbo entkommen war. Aber der Hobbit hatte Sorgen und er fühlte sich unbehaglich. Sie hatten ihre Last damit, überhaupt etwas aus ihm herauszuholen. Nachdem er sich jetzt die Sache noch einmal überlegt hatte, bedauerte er manches, was er zu Smaug gesagt hatte, und er war durchaus nicht darauf versessen, es zu wiederholen. Die alte Drossel saß dicht neben ihm auf einem Felsen und lauschte mit schiefem Kopf auf jedes Wort, das gesprochen wurde. Dies zeigt so richtig, welch schlechte Laune Bilbo hatte. Er nahm einen Stein und warf ihn nach der Drossel. Sie flatterte nur zur Seite und setzte sich gleich wieder. »Zum Henker mit diesem Vogel«, rief Bilbo ärgerlich. »Ich glaube, er hört zu, und ich kann ihn einfach nicht mehr sehen.« »Lass ihn zufrieden«, sagte Thorin. »Drosseln sind freundlich und gutmütig. Dies ist ein sehr alter Vogel, und es kann sein, dass es der letzte Abkömmling jener uralten Rasse ist, die damals zahm in der Umgebung meines Vaters und Großvaters lebte. Es war eine langlebige und zauberische Rasse, und diese Drossel hier kann durchaus ein paar hundert Jahre alt sein.« Die Leute von Dahl hatten die Gabe, ihre Sprache zu verstehen. Sie benutzten die Drosseln als Boten und schickten sie zu den Menschen an den See und sonst wohin. »Schön, und so wird dieser Vogel bald Neuigkeiten nach Seestadt zu bringen haben, falls er darauf aus ist«, sagte Bilbo, »obgleich ich nicht annehme, dass dort noch irgendjemand übrig geblieben ist, der sich um die Drosselsprache kümmert.« »Aber warum? Was ist denn geschehen?« riefen die Zwerge. »Nun erzählt doch endlich!« So erzählte Bilbo schließlich alles, woran er sich erinnern konnte. Und er vertraute ihnen an, dass er ein sehr unangenehmes Gefühl habe. Er meinte, der Drache habe aus seinen Rätseln über ihre Abenteuer und die Ponys zu viel herausgeraten. »Ich bin sicher, Smaug weiß, dass wir von Seestadt gekommen sind und Hilfe von dort erhalten haben. Und ich habe das schreckliche Gefühl, dass sein nächster Ausflug dorthin gehen wird.« »Ach, ich wünschte bloß, ich hätte nie etwas von Fassreiter erzählt. In dieser Gegend würde selbst ein blindes Kaninchen gleich an die Menschen vom See denken.« »Nun ja, wenn schon. Es ist nichts mehr zu ändern, und es ist sehr schwer, der Fragerei eines Drachen auszuweichen. Das habe ich oft genug gehört«, sagte Balin, der ihn gerne trösten wollte. »Meiner Meinung nach habt ihr euer Bestes getan. Ihr habt etwas sehr Wichtiges herausgefunden. Außerdem seid ihr lebendig zurückgekehrt, und das ist mehr, als die meisten von denen berichten können, die mit Smaug oder einem anderen von seiner Sippschaft gesprochen haben. Zu wissen, dass der alte Lindwurm auf seiner Diamantenweste eine nackte Stelle hat, ist ein Geschenk des Himmels.« Dies lenkte das Gespräch in eine andere Bahn, und sie erörterten die Drachentöterei von den mannigfaltigsten historischen und mythischen Gesichtspunkten aus. Sprachen aufgeregt über die verschiedenen Hiebe und Haken und Tiefschläge unter die unterschiedlichsten Angriffe und Kriegslisten, mit denen die Drachentötereien vollbracht zu werden pflegten. Die allgemeine Meinung war, dass das Umbringen eines schlafenden Drachen gar nicht so leicht war, wie man annehmen sollte, und dass ein solcher Versuch nicht viel leichter misslingen könnte als ein kühner frontaler Angriff. Während der ganzen Zeit lauschte die Drossel auf ihre Worte, bis sie schließlich, als die Sterne herauskamen, still ihre Flügel ausbreitete und davonflog. Doch während sie immer noch sprachen und die Schatten länger wurden, fühlte sich Bilbo immer unglücklicher und seine dunklen Vorahnungen wuchsen. Endlich unterbrach er sie. »Ich bin ganz sicher, dass wir an dieser Stelle hier völlig ungeschützt sind«, sagte er, »und ich sehe keinen Grund, warum wir hier noch sitzen. Der Drache hat das schöne, frische Gras verbrannt, die Nacht ist gekommen und es ist kalt geworden. Außerdem habe ich das deutliche Gefühl, dass dieser Platz bald wieder angegriffen wird. Smaug weiß jetzt, wie ich hinunter in seine Halle gekommen bin, und ihr könnt ihm schon zutrauen, dass er auch weiß, wo der Eingang des Stollens liegt. Wenn nötig, zerschlägt er die ganze Bergflanke zu Krümeln, um uns den Eintritt zu verwehren. Und wenn wir dabei zerschmettert werden, so wird ihm das noch lieber sein.« »Ihr seid ein richtiger Schwarzseher, Mr. Beutlin«, sagte Thorin. »Warum hat Smaug das untere Ende nicht blockiert, wenn er so sehr darauf versessen ist, uns nicht herankommen zu lassen? Nichts tat er, sonst hätten wir ihn gehört.« »Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht unterließ er es, weil er mich wieder zu sich hereinlocken wollte. Vielleicht auch, weil er auf die Jagd heute Nacht wartet oder weil er sein Schlafzimmer nicht demolieren möchte, wenn er es irgendwie verhindern kann. Aber mir wäre es lieber, wenn ihr darüber nicht strittet. Smaug kann jede Minute herausfahren und unsere einzige Hoffnung ist, gut in den Stollen zu kommen und die Tür zu schließen.« Es war ihm so ernst, dass die Zwerge schließlich taten, was er sagte, obgleich sie das Schließen der Tür vorerst noch aufschoben. Es schien ihnen doch ein verzweifelter Plan zu sein, denn keiner wusste, ob oder wie man die Tür jemals von innen wieder öffnen konnte. Und der Gedanke, an einem Platz eingesperrt zu sein, dessen einziger Weg hinaus durch das Drachenlager führte, war in keiner Weise verlockend. Auch schien alles ruhig zu bleiben, draußen sowohl als auch drunten im Stollen. Für eine Weile setzten sie sich nicht weit von der halboffenen Tür drinnen im Stollen nieder und fuhren in ihrem Gespräch fort. Sie sprachen über die hinterhältigen Bemerkungen des Drachen über die Zwerge. Bilbo wünschte, er hätte sie nie gehört und er könnte wenigstens beruhigt sein, dass die Zwerge es ehrlich meinten. Sie beteuerten nämlich, dass sie überhaupt noch nie daran gedacht hätten, was geschehen würde, wenn der Schatz gewonnen war. Wir wussten, dass es ein verzweifeltes Abenteuer würde, sagte Thorin, und wir wissen es auch jetzt noch. Aber wenn wir den Schatz erobert haben, meine ich, wird auch Zeit genug sein, darüber nachzudenken, was zu tun ist. Und was euren Anteil angeht, Mr. Beutlin, so versichere ich euch, dass wir mehr als dankbar sind, dass ihr euer Vierzehntel sogleich auswählen könnt, wenn wir etwas zum Teilen haben. Es tut mir leid, wenn ihr euch um den Transport sorgt, und ich gebe zu, dass die Schwierigkeiten groß sind. Die Länder, durch die wir gekommen sind, werden nicht friedlicher geworden sein. Aber wir werden tun, was wir für euch tun können, und unser Kostenanteil übernehmen, wenn die Zeit gekommen ist, glaubt es oder glaubt es nicht. Dann wandte sich das Gespräch dem Schatz selbst und den Gegenständen zu, an die sich Thorin und Balin erinnerten. Sie hätten gern gewusst, ob sie noch alle unberührt in der Halle lagen, die Speere, die für die Heere des großen Königs Bladortin gefertigt worden waren, er lebte schon lange nicht mehr. Jeder hatte eine dreifach geschmiedete Spitze, ihre Schäfte waren mit kunstreichen Goldarbeiten eingelegt, aber sie waren nie ausgeliefert oder bezahlt worden. Schilde, die für längst gestorbene Krieger hergestellt worden waren, der große goldene Kelch von Troer mit zwei Griffen, gehämmert und mit Vögeln und Blumen verziert, deren Augen und Blütenblätter aus Juwelen bestanden. Vergoldete, versilberte, undurchdringliche Kettenhemden. Der Halsschmuck von Girion, Fürst auf Dahl, zusammengefügt aus 500 tiefgrünen Smaragden. Girion hatte ihn für die Ausrüstung seines ältesten Sohnes hergegeben. Ein Kettenhemd aus winzig kleinen Ringgliedern, wie es nie zuvor gemacht worden war, denn es bestand aus lauterem Silber, von der Kraft und Stärke dreifach gehärteten Stahls. Aber das Wunderbarste von allem war der große weiße Edelstein, den die Zwerge unter den Wurzeln des Berges gefunden hatten. Das Herz des Berges, der Arkenjuwel von Trein. Der Arkenjuwel, der Arkenstein, murmelte Thorin in die Finsternis, halb träumend, das Kinn auf die Knie gestützt. Er war einer Kugel mit 1000 Facetten gleich. Es schimmerte wie Silber im Schein des Feuers, wie Wasser im Sonnenlicht, wie Schnee unter den Sternen, wie Regen unter dem Mond. Bilbo jedoch hatte sich freigemacht von der verhexten Sehnsucht nach dem Schatz. Während ihres Gesprächs hörte er nur halb zu. Er saß in der Tür am nächsten. Mit einem Ohr lauschte er, ob draußen ein Geräusch aufkommen wollte, mit dem anderen hörte er über das Gemurmel der Zwerge hinweg, ob weit unten sich etwas regte. Die Finsternis wurde tiefer und tiefer und Bilbo wurde immer unruhiger. »Schließ die Tür«, bettelte er, »ich fürchte diesen Drachen bis ins Mark. Die Stille gefällt mir viel weniger als der Aufruhr in der letzten Nacht. Schließ die Tür, ehe es zu spät ist.« Etwas in seiner Stimme machte den Zwergen die Geschichte ungemütlich. Thorin schob zögernd seine Träume beiseite, stand auf und trat den Stein fort, der die Tür festhielt. Dann legten sie sich gegen die Tür und mit einem Schnappen und einem leisen Klingen fiel sie ins Schloss. Keine Spur von einem Schlüsselloch war auf der Innenseite übrig geblieben. Sie waren im Berg eingeschlossen. Und nicht einen Augenblick zu früh. Kaum waren sie ein Stück in den Tunnel hinabgegangen, als die Bergflanke wie vom Aufkrachen eines Rammbocks getroffen wurde, als hätten Riesen einen Mauerbrecher aus gewaltigen Eichenstämmen dagegen geschleudert. Der Fels dröhnte, die Wände krachten, Steine fielen von der Decke ihnen auf den Kopf. Was bei offener Tür geschehen wäre, möchte ich nicht ausdenken. Sie flohen tiefer in den Tunnel, froh, dass sie noch lebendig waren. Von draußen drang das Gebrüll und Gerumpel des wütenden Smaug herein. Er zerbrach die Felsen zu Splitt, zerschmetterte Wände und Klippen mit den Schlägen seines gewaltigen Schwanzes, bis ihr kleiner, luftiger Lagerplatz, das verbrannte Gras, der Drosselstein, die von Schnecken bedeckten Wände, der schmale Sims und alles andere zu einem Trümmerwirrwarr zerschmettert waren und eine Lawine zersplitterten Gesteins über die Klippe hinab ins Tal stürzte. In aller Stille hatte Smaug sein Lager verlassen, lautlos war er in die Luft aufgeflogen, und dann schwebte er langsam und schwer durch die Dunkelheit wie eine riesige Krähe hinab mit dem Wind zum Westhang des Berges. Er hoffte, unerwartet irgendetwas oder irgendwen dort fangen und den Tunneleingang erspähen zu können, den der Dieb genutzt hatte. Als er aber niemand und nichts fand, selbst dort nicht, wo der Eingang sein musste, da entbrannte er in Zorn. Nachdem er seine Wut ausgelassen hatte, fühlte er sich wohler und in seinem Herzen dachte er, dass er von dieser Seite her nie wieder würde gestört werden. Indessen hatte er noch eine andere Rechnung zu begleichen. Fassreiter, schnaufte er. Euer Fass kam von der Wasserseite her. Ihr kamt zweifellos den Strom herauf. Euer Geruch ist mir rätselhaft. Aber wenn ihr schon nicht einer von diesen Menschen am See seid, so hattet ihr doch ihre Hilfe. Jetzt werde ich ihnen ins Gedächtnis rufen, wer der wahre König unter dem Berg ist. Er erhob sich in einer Wolke von Feuer und flog hinweg südwärts zum eiligen Wasser.